WDR 5. Neugier genügt. Wir haben einmal deutsche Tomaten aus dem Treibhaus, deutsche Freilandtomaten, holländische Tessie-Tomaten gibt es zum Beispiel das ganze Jahr durch, also 12 Monate durch. Die kosten 4, im Winter sind ja manchmal 10 Euro das Kilo, aber trotz dieses Preises werden die noch verkauft. Die Tomaten aus dem Gewächshaus kosten 3 Euro und die Freilandtomaten kosten 2,40 Euro das Kilo. Und man sieht tatsächlich einen kleinen Unterschied. Also die Freilandtomaten sehen natürlich aus. Die Schale ist härter. Ja. Welche ist denn am geschmackvollsten? Kann man das so sagen? Diese Tomate aus dem Gewächshaus für 3 Euro finde ich besser. Die hat so einen leicht süßlicheren Geschmack. Salat kannst du damit machen, Tomatensuppe kannst du machen. Ich habe früher, wenn wir Tomaten hatten, die nicht so schön aussehen, habe ich mitgenommen, habe Ketchup eingekocht. Birgit Reuter vom Hof Mell verkauft 2-mal pro Woche Obst und Gemüse auf dem Markt. Auch ihre Standnachbarin Ute Feld bietet in Köln-Klettenberg 3 Tomatensorten an. Einmal Strauchtomaten, dann sind das die kleinen Cherry-Tomaten. Die werden gerne gekauft, die sind sehr beliebt bei uns, weil die sind auch sehr lecker. Die kann man einfach mal so zwischendurch naschen. Kinder essen die gerne, höre ich immer wieder von Müttern, ne, weil die auch so einen kleinen, leichten, süßlichen Geschmack haben. Ne? Und die besonders leckeren Ochsenherztomaten. Das ist eine besondere Art von Tomaten, die ist kernlos. Dann hätte ich gerne eine Rispe Tomate. Tomaten wie klein? Ja. Aber wieso unterscheidet sich der Geschmack der Tomaten? Und weshalb sind kleine Tomaten süßer und deren Rot kräftiger? Das lässt sich herausfinden im größten Gewächshaus Nordrhein-Westfalens, in Grevenbruch bei den Neurather Gärtnern. Betriebsleiter Dirk Driessen erklärt, dass hier rund 13 Millionen Tomaten um die Wette leuchten. Wie viele Reihen Tomaten sind das denn hier? Das ist ja ein Kilometer. Geht das bis da hinten rüber oder wie weit ist das? Hier in dem Gewächshaus, das sind 5,2 Hektar, haben wir genau 330 Reihen, die jeweils 95 Meter lang sind. Und auf der anderen Seite haben wir gleiche nochmal. Es ist jetzt hier drin ganz gut auszuhalten. Oben scheint die Sonne auf das Glasdach. Ich schwitze mich jetzt aber nicht kaputt. Wie warm ist das denn hier? Im Moment würde ich mal sagen, rund 20 Grad. 20 Grad ist für Tomaten eigentlich eine optimale Temperatur. Und die Wärme? Die Rohre, das ist bei uns gleichzeitig das Heizung- und Schienensystem für die Erntewagen. Wo kommt die Wärme denn her? Die beziehen wir aus dem benachbarten Kraftwerk vom RWE. Das ist Restwärme vom Kühlturm. Und die bekommen wir zum vernünftigen Preis. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir uns hier niedergelassen haben, um dieses Projekt zu machen. Erst 2011 wurde das Gewächshaus hier auf einem alten Feld gebaut. Die Adresse ist noch auf keiner Straßenkarte oder im Navi zu finden. Das macht aber nichts. Schließlich sollen die Tomaten ja zu den Kunden und nicht andersherum. Wir sind auch hier in der Lage, je nach Kundenwunsch alles zu machen. Wenn jetzt ein Kunde sagen möchte, ich möchte 5 Kilo abgewogen haben in dieser Verpackung oder 10 Kilo, machen wir alles. Und das sehen wir dann an diesen Abwiegestationen, kann das dann gemacht werden. Es hängt im Frühjahr mit kleineren Mengen an. Im Sommer haben wir Hauptproduktion. Da gehen hier ca. 45, 50 Tonnen pro Tag über diese Anlage drüber. Geht auch schon mal über die Grenzen hinaus, aber hauptsächlich bleibt diese Ware in NRW. Es riecht auch unheimlich gut hier. So dieser typische Geruch, wenn man so einen Stängel von einer Tomate so ein bisschen reibt. Das ist ein ganz toller Duft. Dorota Baranieka erklärt, warum. Die gute Tomaten kann man erkennen. Auf die Stängel sind so kleine Haare. Welche am Ende haben so kleine Beutel mit diesem Saft. Bewegt man das, dann kommt dieser Saft. Unter die Lupe, unter dem Mikroskop, wie Blümchen sieht das aus. Die Gartenbauingenieurin aus Polen weiß von über 4000 registrierten Tomatensorten weltweit. Dazu kommen rund 4000 weitere, nicht registrierte, namenlose Sorten von Hobbygärtnern. Wir pflanzen im Dezember. Das sind Pflanzen, die sind 30 cm hoch. Die bekommen wir als Jungpflanze geliefert aus den Niederlanden, das sind Venlo. Und das Material nennt sich Perlite. Das ist auch ein Naturprodukt, was aus Vulkangestein gewonnen wird. Sieht ein bisschen aus wie dreckiges Salz. Das ist im Prinzip hier so in so eine Art Blumenerde. Also Matte, genau. Die Pflanze, die wird einfach nur hier draufgesetzt. Ja. Die Wurzeln in diese Matte ein. Nahrung und Wasser bekommen die über diesen Tropfer. Ja, da ist also quasi ein Schlauch drin, darüber werden die versorgt? Ganz genau. Wenn die Kulturzeit zu Ende ist, ist sie circa 10 Meter lang, die Pflanze. Im Grevenbrocher Gewächshaus züchten Dirk Driessen und sein Team zwei Sorten, ohne Wärmelampen und ohne Belichtung, nur mit dem, was die Sonne hergibt. Die Luterne und eine Cocktailtomate, das ist so ein Zwischentyp zwischen diesem ganz kleinen Snack und diesen hier. Brioso heißt sie, die ist natürlich im Geschmack was intensiver, was süßer. Wir sehen halt auch sehr schön, wenn man eine Frucht aufschneidet, die ist auch von innen sehr schön rot. Beeinflusst den Geschmack insofern, die ist doch süßer. Jetzt mache ich den Geschmacksvergleich. Jetzt haben wir hier rechts die Luterno und links die Brioso. Da hinten ist so eine knallrote, die schnappe ich mir jetzt. Geht auch ganz leicht ab, schön sieht sie aus und hier nehme ich eine, ja. Die kleine riecht intensiver. Saftig. Geht fast wie ein Apfel. Sehr lecker. So, und jetzt die große Tomate. Tatsache, die ist ein bisschen weicher und deutlich weniger intensiv vom Geschmack. Aber trotzdem sehr tomatig. Es werden aber nicht alle Tomaten an den Sträuchern hängen gelassen, sondern noch als Blüte vom Gewächs abgezupft, damit die Energie nur in wenige Früchte pro Rispe fließen kann. 10 würden sie nicht so rot kriegen. Da würden die, wenn die untersten rot sind, dann werden die ersten mindestens 2 schon geplatzt. Jetzt fährt der Wagen hoch auf 2 Meter und oben werden die Blüten abgezupft. Daraus ergibt sich eine neue Frage: Was macht die Farbe bei uns im Körper? Und genau damit beschäftigt sich Dr. Olivier Aust. Er ist staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker und stellvertretender Vorsitzender der Lebensmittelchemischen Gesellschaft NRW. Die Tomate ist erstmal, wenn man sie sich so anschaut, natürlich farbig. Das muss was mit der Chemie zu tun haben. Der Farbstoff, den wir an einer Tomate erkennen können, wird vielfach beworben. Es handelt sich hierbei um das Lycopin. Und ja, der rote Farbstoff ist das, was die Tomate positiv auszeichnet. Chemie ganz natürlich. Die Lebensmittelchemische Gesellschaft gehört der Gesellschaft Deutscher Chemiker an. Dort beschäftigen sich Wissenschaftler, Wirtschaft, Ämter und Ministerien interdisziplinär mit Ernährungslehre, Mikrobiologie und Lebensmitteltechnologie und mit unterschiedlichen Farbstoffen. Es gibt auch das Beta-Carotin, den Farbstoff der Möhre. Man weiß vom Beta-Carotin, dass es auch vermeintliche Sonnenschutzeffekte haben kann, aufweisen kann. Es gibt auch Studien aus den 70er Jahren. Da ging es um die Verhinderung eines intensiven Sonnenbrands bei ganz bestimmten Patienten, die gar keine Sonne vertragen. Da hat man gesehen, oh, das hilft ungemein. Die Menschen können auch mal 2-3 Minuten in der Sonne aushalten, ohne dass sie eben sofort verbrennen. Und davon ausgehend hat man sich überlegt, welche Stoffe, Naturstoffe gibt es sonst noch in anderen vergleichbaren Lebensmitteln? Oh, die Tomate. Der Farbstoff Lycopin eben ist sehr ähnlich wie das Beta-Carotin. Und man hat auf dem Rücken der Probanden einen künstlichen Sonnenbrand ausgelöst. Es wurden Lycopin-Kapseln entwickelt und an Probanden gereicht, um die Arzneiwirkung zu testen. 10 Wochen haben die Patienten täglich die Kapseln eingenommen. Und hat geschaut, wie reagiert der Körper darauf. Man spricht von einer sonnenbrandauslösenden Dosis und hat geschaut, ob sich diese Dosis im Laufe der Zeit verändert. Und wenn die Dosis verringert war, ist man davon ausgegangen, dass man einen Sonnenschutzeffekt provoziert hat. Das hat funktioniert, sowohl mit verschiedenen Formulierungen, sprich mit Lycopin in Kapselform, mit auch Tomatenextrakten. Das hat auch funktioniert mit einer interessanten Möhrenvarietät, die eigentlich das Beta-Carotin produziert. Es gibt aber eine Möhre, die wurde für Forschungszwecken extra gezüchtet, eine Varietät, die das Beta-Carotin und das Lycopin produzieren kann, gleich 2 wichtige Farbstoffe. Und der Extrakt daraus oder der Saft, der erschien in diesen Studien als besonders protektiv. Das heißt ja, die logische Konsequenz aus dieser Studie wäre, dass man diese Kapseln kaufen kann als normaler Verbraucher oder dass man auch Sonnencremes findet, wo Lycopin enthalten ist. Das ist für Lycopin bislang nicht gegeben. Denn Gegenstudien besagen, dass eine hohe Dosierung von Beta-Carotin zum Beispiel das Krebsrisiko steigen lässt. Diese Ergebnisse wurden auf das Lycopin übertragen. Vielleicht wäre die Alternative, sich mit Tomatenmark einzucremen, frische Tomatenscheiben auf die Haut zu legen oder vielleicht so viele Tomaten zu essen, bis man einen Sonnenschutz erzielt? Bestenfalls kann die Tomate da unterstützend wirken, aber das soll kein Ersatz für ein echtes Sonnenschutzmittel sein. Um in diesen Konzentrationsbereich zu kommen, wo die Studien sagen, ja, es ist positiv, es gibt wohl einen Sonnenschutzeffekt, dann müsste man mindestens 4 Tomaten essen, jeden Tag. Wobei Dr. Olivier Aust betont, dass man Lycopin auch durch andere Lebensmittel zu sich nimmt, nämlich als Zusatzstoff E160D, zu finden auf der Zutatenliste. Extrahiertes Lycopin dient nämlich nicht nur dem Geschmack, sondern auch der Farbgebung, zum Beispiel in Soßen, Schmelzkäse und Krebsersatzfleisch oder in verschiedenen Pasteten und auch Süßspeisen. Lycopin ist ein Farbstoff und lebensmittelrechtlich ist das so, dass ein Farbstoff damit auch ein Zusatzstoff ist und damit in der EU auch zugelassen sein muss. Und das ist er auch. Also der Hersteller entscheidet, mit welcher Menge er in ein Lebensmittel geht. Das, was technologisch notwendig wohl ist. Ja, er wird nicht zu viel nehmen, das wäre dann zu teuer, ja, aber er wird so viel nehmen, dass es ihm farbig erscheint. Für Lycopin ist interessanterweise, gibt es eine Höchstmenge. Über die darf ich in Abhängigkeit des Lebensmittels nicht kommen. Und auch das muss einen Grund haben, denn warum ist ein Stoff nach oben hin in der Menge begrenzt? Meistens dann, wenn er ab einer bestimmten Menge toxikologische Effekte auslösen könnte. Auch das ist der Fall. Lycopin, aus den Studien weiß man eben, dass es auch im Tierversuch einige negative Effekte haben kann bei bestimmten Dosen. Und insofern wurde für Lycopin eine Höchstmenge festgesetzt. Die Menge ist von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA festgelegt. Sie entscheidet auch über Health Claims, also Werbeaussagen für Lebensmittel. Lycopinzusatz darf demnach in bestimmten Mengen verwendet werden. Werbung mit einer angeblichen gesunden Wirkung von Lycopin ist jedoch verboten. Lycopinhaltig, gut für Haut und Augen, darf auf keiner Verpackung stehen. Denn ob der Farbstoff wirklich eindeutige, positive, klar beschreibbare Effekte beim Menschen erzeugen kann, das macht die Datenlage aus den bisherigen Studien nicht ersichtlich. Wer dennoch auf die Wirkung von Lycopin vertraut, kann natürlich möglichst viele Tomaten und Tomatenprodukte verzehren. Eine Überdosis Lycopin kann man so nicht zu sich nehmen. Dafür nimmt man möglicherweise andere unerwünschte Stoffe zu sich, so Dr. Olivier Aust. Wenn man das Thema Pestizide anschneidet, da muss man sich auch wieder anschauen, um welche Pestizide handelt es sich und was wird im Anbau der Tomate üblicherweise verwendet. Das werden wohl und sind auch überwiegend Stoffe gegen Schimmelpilze, also sogenannte Fungizide. Und die üblicherweise angewandt werden, sind auch relativ gut wasserlöslich. Da diese Stoffe ja von außen aufgebracht werden, angewendet werden, müssten diese Stoffe abwaschbar sein, sodass für den Verbraucher eigentlich der Ratschlag immer noch gilt, Gemüse, Obst ist vor dem Verzehr, vor der Verarbeitung einfach gut abzuwaschen. Ein sogenannter Pestizidreport der amtlichen Lebensmittelüberwachung zeigt jedoch, dass in NRW kaum auffällige Befunde vorliegen. Vor allem Bioprodukte schneiden gut ab. Auch die Tomaten des Grevenbrocher Gewächshauses sind unbedenklich. Die weiße Fliege jetzt mal als Beispiel genommen, arbeiten wir ausschließlich biologisch gegen. Hier sehen Sie zum Beispiel so ein Kärtchen, das nennt sich Encasia, ist der Nützling gegen die weiße Fliege. Hängen wir an der Pflanze auf, die schlüpfen, ja, und die Encasia, der Nützling, sticht in dieses Ei ein, legt da ihre Eier ab und dann daraus schlüpft dann wieder ein Nützling. So können im Sommer etwa 50 Tonnen Tomaten pro Tag über die Packanlage laufen. Im Herbst und Winter sind es etwas weniger. Dann wird das Gewächshaus auch einmal komplett ausgeräumt, geputzt und eine neue Tomatenjahreskultur wird gepflanzt. Also hier kommen die Ware direkt vom Gewächshaus und da werden sie palettiert. Ja. Also das heißt, hier ist ein riesen Fließband, ja. Grüne Kisten voll mit roten, leuchtenden Tomaten. Richtig. Die Ware, die wir jetzt hier sehen, wird nur gewogen und geht dann in die Kleinverpackung rein. Heißt, das wird nochmal aufgeteilt und dann in diese typischen Pappkartons, richtig, die man im Supermarkt findet? Ganz genau, 650 Gramm. Diese Tomaten, die jetzt hier in den grünen Kisten sind, woran erkenne ich die denn im Supermarkt, dass die genau aus diesem Gewächshaus hier kommen? Wenn die in eine Kleinverpackung gehen, hat jedes Packstück eigentlich hat ein Etikett, wo unsere Anliefernummer draufsteht. Daran sieht man, dass die Ware von uns kommt. Steht aber jetzt nicht jetzt hier der Name Neurather Gärtner drauf. Etwa 5% der Tomaten landen in einer Biogasanlage. Zum Beispiel unförmige Früchte und Früchte mit schwarzen Stellen. Und manche Tomaten landen auch in den Nachrichten. Gregor Baum von der Polizei Siegen erinnert sich an eine skurrile Geschichte aus dem Jahr 2013. Da handelt es sich um einen 49-jährigen Mann, einen Wohnsitzlosen. Er ist gegen 1.40 Uhr in eine Tankstelle gegangen. Er hat dort eine Plastiktüte vorgezeigt. In dieser Plastiktüte befand sich ein Gegenstand. Und unter dieser Plastiktüte hat der 49-Jährige dann ein Feuerzeug gehalten. Und er hat der anwesenden Tankstellenangestellten damit gedroht, dass es sich hierbei um eine Granate handeln würde, dass er auch durchaus in der Lage sei, diese Granate zu zünden. Die Angestellte hat zunächst mal reagiert, indem sie sagte, ob er sie denn für dumm verkaufen möchte, weil sie können doch klar erkennen, dass es sich bei dem Gegenstand in dieser Tüte um eine Tomate handle. Der 49-Jährige ist dann allerdings relativ cool geblieben. Er hat gesagt, nee, das ist schon eine Bombe, und er hat weiter massiven Druck auf diese Angestellte ausgeübt, was denn dazu letztendlich geführt hat, dass sie ihm tatsächlich mehrere hundert Euro ausgehändigt hat und zusätzlich noch ein paar Päckchen Zigaretten. Mit seiner Beute ist der 49-Jährige dann geflüchtet, konnte allerdings von uns relativ schnell im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden. Würden Sie sich denn vorstellen können, dass jemand, der ein bisschen findig ist und gerne bastelt, aus einer Tomate wirklich einen gefährlichen Gegenstand zaubert? In der heutigen Zeit ist alles denkbar und vorstellbar. Und im Zeitalter der Technik wäre es vielleicht für einen Daniel Düsentrieb möglich, eine Tomate zu manipulieren, sodass letztendlich eine Tomatenhandgranate entstehen könnte. Immerhin, es gibt ja auch Eierhandgranaten. Wenn das so ist, wie wäre es denn, etwas Nützliches zu erfinden? Zum Beispiel Tomatenchips, die knusprig und salzig am Strauch wachsen. Oder Tomatenbonbonbäume. Dr. Olivier Aust ist sicher, dass es irgendwann Tomaten gibt, die nur das Beste miteinander vereinen. Das läuft in Richtung funktionelles Lebensmittel möglicherweise, dass man die Ergebnisse nutzt, um eine neue Tomatensorte mit einem vielleicht deutlich erhöhten Lykopingehalt zu züchten. Das wird möglich sein. Und auch Zuchtexperte Dirk Driessen hält das durchaus für möglich, allerdings nur in Verbindung mit Gentechnik. Das glaubt auch Gartenbauingenieurin Dorota Baraniecka. Ja, in Zukunft wahrscheinlich ja, aber das braucht ein bisschen Zeit. Ja, das liegt bei den Kundenbedürfnissen. Hast du? Ja. Dann hätte ich gerne ein bisschen Feldsalat. Wünsche ich guten Appetit. Danke. Danke. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.